وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الذي مخن ضيفة بإذنه تعالى مدى إكليرون فون رياض الصالحين بإذن دبي حديث فون فندق أين زيتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. الحديث رواه مسلم، الحديث رواه الإمام مسلم. بارك الله فيكم. الشيطان يأتي الإنسان ويوسوس له ويقول له أنك إذا تصدقت نقص مالك، مثلا عندك 100 ريال وتصد أو 100 دينار أو 100 يورو أو 100 فتصدق ب10 فبقيت هي 90، فيقول الشيطان نقص ذلك من مالك، فلذلك لا تتصدق. ولكن يا أخوة، هنا المال ما نقص، لأن الذي تصدقت هو مالك، والله سبحانه وتعالى سيبارك لك في هذا الذي تصدقت وفي الباقي، وإما أن يعوضك العشرة بأكثر، وإما أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في المال جميعا. ولذلك بارك الله فيكم، الصدقة تزيد المال، تزيده، ولذلك إما يزداد هذا المال كما أو كيفا بالبركة. وكلما عفوت كلما ازددت عزا في هذه الدنيا. وطبعا الإنسان إذا أراد أن يأخذ حقه يستطيع، ولكن العفو أفضل، العفو أفضل. يعني بعض الناس اليوم إذا ظلم وعفى الناس تقول عنه جبان أو خائف، ولكن عند الله إذا ظلم، انتبه، وكان قادرا على أن يأخذ حقه وقادرا على أنه يعاقب بمثل ما عوقب به، ولكنه عفى لله سبحانه وتعالى، فهذا الله سبحانه وتعالى يزيده عزا في هذه الدنيا ورفعا في الدنيا والآخرة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فلذلك كلما تواضع الإنسان، التواضع إما أن تتواضع لله بالعبادة وتخضع وتنقاد لأمر الله، وإما أن تتواضع لعباد الله، وهذان السببان أو الاثنان سبب في الرفعة في هذه الدنيا. إذن بارك الله فيكم، ينتبه الإنسان لهذا ولا يلتفت للشيطان، ولا يلتفت له الشيطان ووسوسة الشيطان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أبو هريرة رضي الله عنه بمليفة تجزمت الله صلى الله عليه وسلم زاكته صدقة هات نوخ كاينن بزد geschmälert. Allah vermehrt das Ansehen seines Dieners, wenn dieser vergibt, und er erhört jeden, der erhört jeden, der um Allahs Willen bescheiden ist. Natürlich, die Übersetzung hier, das ist bei Muslim diese Überlieferung, die Übersetzung hier, Barakallahu fikum, ist sinngemäß und sehr gekürzt, sage ich. Aber trotzdem, das ist noch in Ordnung. Diese Überlieferung. Normalerweise, weil der Manakasat Sadakatum min Mal, das bedeutet, wenn du eine Spende machst für Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird dein Vermögen nicht weniger. Obwohl der Shaitan zu dir kommt und er sagt, ja, du hast 100 Euro gehabt und jetzt hast du 10 gegeben, das ist 90. Logischerweise, 90 sind weniger als 100. Aber religiös, die 90, diese 10, die du für Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hast, das ist dein Vermögen eigentlich. Deshalb dein Vermögen ist nicht weniger geworden, sondern mehr. Und das andere, was geblieben ist, wird von Allah subhanahu wa ta'ala inshallah gesegnet. Das heißt eigentlich, du bist der Gewinner, wenn du für Allah subhanahu wa ta'ala spendest. Aber wenn du nicht spendest für Allah subhanahu wa ta'ala, bist du der Verlierer. Weil du am letzten Tag kein Vermögen hast, weil du nicht gespendet hast. Und in diesem Leben, weil du geizig warst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dein Vermögen nicht segnen. Das zweite sagte der Prophet, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةٍ. Wenn jemand dir etwas Schlechtes getan hat und du kannst dich rächen, du kannst revanchieren, aber du bist fähig und du hast die Möglichkeit, aber du verzeihst und vergibst für Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dein Ansehen besser machen in diesem Leben und weil du verziehen hast für Allah subhanahu wa ta'ala, wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Stellung und dein Ruf in diesem Leben verbessern. Und wenn du bescheiden bist für Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich erhöhen. Erhöhen in diesem Leben bedeutet im Arabischen, ich weiß nicht jetzt in der deutschen Sprache, ob man so sagt, auch erhöhen. Aber im Arabischen bedeutet, das heißt, dass du mehr Ehre bekommst in diesem Leben, Würde bekommst in diesem Leben, dein Ansehen ist besser durch deine Bescheidenheit. Weil einige Leute denken, wenn sie arrogant werden oder überheblich sind, dann sind sie besser aufgehoben bei den Leuten. Das stimmt nicht. Allah subhanahu wa ta'ala lässt denjenigen, der bescheiden ist, erhöhen in diesem Leben. Und er, der Bescheidene, der bekommt zwei Themen von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala segnet diese Person. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm ein gutes Ansehen unter den Leuten und Allah subhanahu wa ta'ala erhöht seinen Ruf und sein Ansehen zwischen den Leuten. Deshalb, man sollte immer das Religiöse anschauen. Das Religiöse anschauen und nicht, dass man nie vergisst. Weil in diesem Leben, leider, meine, wenn jemand dich beschimpft zum Beispiel und du beschimpfst nicht zurück, du gehst weg, die Leute denken, du bist feige. Wenn du jemanden bestrafen kannst und du bist fähig dafür und du kannst und du hast die Möglichkeit, sag, nein, lieber, für Allah subhanahu wa ta'ala verzeih ich. Dann meinen einige, du bist dumm. Wenn du mit den Leuten bescheiden bist, dann sagen die Leute, warum bist du so mit den Leuten? Nein, du sollst anders sein. Sei nicht so. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns was anderes beigebracht. Und er war der Bescheidene. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Und er hat verziehen und vergeben. Natürlich hier bei Verzeihung und Vergebung nicht jedem. Nicht jedem. Und ich sage religiös gesehen, wenn eine Person bekannt ist für seine schlechten Machenschaften und für seine schlechten Charakter, für seinen schlechten Charakter und dass diese Leute, dass diese Person die Leute betrügt und lügt und macht Schlimmes, wenn du die Möglichkeit hast, diese Person sozusagen zur Strafe zu bringen, dann mach es. Nicht, weil du die Person hast, nicht, weil du Schlimmes machen willst, nein, du willst die Leute schützen vor diesen schlechten Machenschaften von dieser Person. وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقا، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أخو بارك الله فيكم، ما نقص مال عبد من صدقة واضح، ظلم صبر فواضح. باب المسألة أن الإنسان يسأل الناس، الله سبحانه وتعالى يفتح عليه باب الفقر، ما يسأل الناس، ما يسأل الناس ويذهب للناس وأعطوني كذا وهذا، نسأل الله العافية والسلام. وأما الدنيا ففيها أربعة، شوف انتبه، رجل عنده مال وعلم، مال وعلم، يتقي في المال والعلم الله سبحانه وتعالى، يصل الرحم ويعطي حق الله سبحانه وتعالى من ماله وعلمه. رجل عنده رزقه الله علما ولكن ما عنده مال، عنده علم ما عنده مال، ولكن صادق النية هذا يجر على نيته، يقول لو كان لي مالا مثل هذا لعملت بعملي، أي وصلت الرحم وأعطيت حق الله سبحانه وتعالى، ويتقي الله سبحانه وتعالى في هذا المال. هل الأمر الثاني، رجل عنده مال وما عنده علم، عنده مال وما عنده علم، ولكن هذا والعياذ بالله يتصرف بماله في غير الوجه الحق، هذا أخبث المنازل. ورجل ما عنده لا مال ولا علم فيتمنى إذا كان عنده مال أو علم مثل هذا الذي يعصي الله سبحانه وتعالى، فيقول لو كان عندي لفعلت فهما في الوزر سواء، هذا على نيته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يكون مأسورا وليس مأجورا. فنسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. أبو كبشة عمرو ابن سعد الأنماري تسيلتي das er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hörte: auf drei Dinge schwöre ich und ich erzähle euch das folgende und behaltet es gut, dass der Besitz eines Dieners Allahs niemals durch Sadaqa geschmälert wird, dass Allah das Ansehen desjenigen vermehrt, der Unrecht geduldig erträgt, dass Allah jedem, der eine Tür, eine Art des Bettelns auftut, eine Tür zu Armut oder zu etwas Ähnlichem öffnet. Und ich erzähle euch Folgendes und behaltet es gut gewiss: gibt es im Diesseits viererlei Menschen, vier Arten. Denjenigen Diener, dem Allah Reichtum und Wissen geschenkt hat und der in diesen beiden Dingen Allah, seinen Herrn, fürchtet und der mit seinem Vermögen die Verwandtschaftsbande pflegt und Rechte Allah respektiert, dieser befindet sich auf der höchsten Stufe. Denjenigen Diener Allahs, dem Allah Wissen gewährt, aber keinen Reichtum, Reichtum ist das, oder? Der Reichtum. Okay, aber keinen Reichtum. Und der die beste Absicht besitzt und der sagt, wenn ich die Mittel dazu hätte, würde ich machen, wie so und so. Und durch diese Absicht erhält er die gleiche Belohnung wie jener. Und drittens, denjenigen Diener, dem Allah Reichtum, aber kein Wissen geschenkt hat. Er gibt gedankenlos sein Reichtum aus und fürchtet Allah nicht, kümmert sich nicht um die Verwandtschaftsbande und missachtet die Rechte Allahs. Dieser befindet sich auf der schlimmsten Stufe. Denjenigen Diener Allahs, dem von Allah weder Reichtum noch Wissen verliehen wurden, und der sagt, wenn ich reich wäre, würde ich wie so und so handeln, und durch diese Absicht tragen beide die gleiche Sünde. Das ist bei At-Tirmidhi. Sehr schöne Überlieferung. Damit man weiß, dass die Absichten zählen in unserer Region. Die Absichten auch zählen. Schau mal, erstmal, wenn du für Allah spendest, dann wird dein Vermögen mehr und nicht weniger. Wenn du Geduld zeigst, wenn jemand dir Unrecht getan hat, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen. Und du wirst, dein Ansehen wird besser und deine Stellung im Leben wird besser. Weil du dich beherrschen kannst. Und weil du sozusagen in diesem Zusammenhang das machst, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die vier Leute in dieser Dunya. Eine Person bekommt Wissen von Allah. Eine Person bekommt Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala und Vermögen. Und dieser, der fürchtet Allah mit seinem Wissen und auch beim Verwalten seines Vermögens. Das ist der Beste. Das ist der Beste. Was Gegenteil von dieser Person ist, derjenige, der kein Wissen und kein Vermögen hat. Aber dieser, der Wissen hat und Vermögen hat, da gibt es eine Person, die hat reine Absicht, sagt, hätte ich, der hat Wissen, sagt, hätte ich dieses Vermögen, was dieser hat, dann werde ich auch das Gleiche tun. Ich werde für Allah spenden, Verwandtschaftsbande pflegen und so weiter. Dann bekommt er den gleichen Lohn, absichtmäßig. Ist ein anderer, der hat Vermögen, der hat kein Wissen. Und dieser, der Vermögen hat, der fürchtet Allah nicht in seinem Vermögen. Der ist der Schlimmste. Und eine Person, die sagt, hätte ich dieses Vermögen wie diese Person, sowieso derjenige, der kein Wissen hat und kein Vermögen hat, sagt, hätte ich dieses Vermögen, dann hätte ich wie diese Person gemacht. Und der bekommt auch die gleiche Sünde wie der andere. Deshalb deine Absicht zählt. Deine Absicht zählt. Einige Leute, heute hören wir von manchen, sagen ja, hätten wir wie die Juden gemacht. Nein, nein, mach wie die Muslime. Hätten wir wie diese Leute oder diese, nein, nein. Sage, ich bleibe auf dem Weg vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ist besser in diesem Zusammenhang. Und du sollst aufpassen, die Absichten auch zählen. Weil diese Leute gute Absichten haben, dann bekommen sie Lohn. Und die anderen, die haben schlechte Absichten, die bekommen Sünde. Und so ist das die Regel in unserer Religion. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle bewahren. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها. ومعناه تصدق بها إلا كتفها. فقال بقيت لنا في الآخرة إلا كتفاها. سبحان الله. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إذن الذي تعطيه هو مالك. فقالت ما بقي إلا الكتف. قال لا لا لازم. قال بقي كلها غير كتفها. شوف المعنى الجميل، هي عائشة تكلمت رضا الله عليها في أمور الدنيا، أما النبي صلى الله عليه وسلم ربط المسألة مباشرة بالآخرة، وهكذا يكون العبد المؤمن في حياته. بارك الله فيكم. عائشة رضا الله عليها برشت dass der Prophet صلى الله عليه وسلم ein Schaf schlachten ließ. Und dann fragte, was ist noch davon für uns übrig geblieben? Sie antwortete nichts, außer den Schultern oder den Schultern. Er sprach, dann ist außer den Schultern alles für uns geblieben. Dies ist ein guter Hadith. Das bedeutet, dass sie dieses Schaf als Sadaqa gegeben hatten, bis auf seine Schulter. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam daraufhin sagte, dass es im Jenseits ganz für sie geblieben sei, bis auf seine Schulter. Bitte, wie soll das verstehen? Die haben ein Schaf geschlachtet, gespendet. Nur Schulter nicht. Dann sagt Aisha, ist es nicht geblieben aus der Schulter. Sie meinte, jetzt, was wir sehen, dunya-mäßig. Sie haben alles weggegeben, außer diese Schulter. Der Prophet hat das mit der Akhira, mit Jenseits verbunden. Er meinte, im Jenseits, jetzt weil wir das gespendet haben, das ist was für uns bleibt. Aber was wir noch nicht gespendet haben, das bleibt nicht für uns für alle Akhira, weil wir das benutzen in dieser Dunya. Und deshalb sollte der Muslim, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, diesen Sinn verstehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch auch nehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Tut mir leid für die Verspätung, aber wir haben auch Probleme mit Internet. Ich weiß nicht, was los ist heute, aber morgen, inshallah, dann haben wir Unterricht. Die Brüder und Schwestern, ihr könnt eure im Internet, ihr könnt eure Fragen an die Admin senden. Inshallah, ich versuche nochmal zu kommen.